Licht verkennt und nicht in diesem Lichte wandelt, sich zwar nach Christi Namen nennt und doch als Christ nicht denkt und handelt, o dir ist fern von aller Seligkeit, die schon dein Freund, o Gott, in Eden schmecket. Fern von der großen Herrlichkeit, die dort die Zukunft uns entdecket. Ihr fühlet nicht das Glück, erlöst zu sein, das hohe Glück, dein Freund zu sein. Ihn fesselt nur die Welt, ihn blenden eitle Freuden, mit Ungestüm erhascht er sie. Und wenn die Welt vergeht mit ihren Freuden, mit banger Furcht verlässt er sie, und ewig bleibt er trostlos leer. Denn was er liebt und wünscht, ist nicht mehr.